als wir uns in den Armen lagen, im dunklen Kerzenlicht. Diesen Augenblick des Glücks, mein Schatten auf deinem Gesicht. Doch es ist immer nur dasselbe Spiel, das man nie verlieren will. Dabei gibt es kein Zurück, gibt es kein Zurück. Worte sind meist fehl am Platz, Gefühle müssen raus. Zeit der Zärtlichkeit nach gnadenloser Hast. Ja, und wenn man sich dann ansieht, mit katzenhaftem Blick, ja, dann gibt es kein Zurück, gibt es kein Zurück. Oh, ich will weit sein mit dir. Ich will weit sein mit dir. Allein nur kann ich leben. Weit sein mit dir. Oh, oh, oh, oh, oh. Wenn man dann zur Ruhe kommt und wenn man seine Wunden lädt, merkt man, wie die Kraft nachlässt und wie das Herz noch weiter schlägt. Ja, und wenn man dann die Ruhe kennt, kommt das Gefühl, das brennt. Und dann gibt es kein Zurück, gibt es kein Zurück.